escape from the mass mind brain. No escape from the mass mind brain. Do it, escape from the mass mind. Do it. Luna ist glücklich sein. Ein Kreuz wollte ich nie werden. Wir zusammen immer klein. In seinem Leben einfach leben. Luna ist glücklich sein. Thank you. Fuck this.